1,5 und 1,6. Die Kreide. Die Tafel. Der Schwamm. Das Papier. Der Tisch. Der Stuhl. Der Computer. Der CD-Player. Die Lampe. Das Kursbuch. Die Tasche. Der Füller. Das Wörterbuch. Das Lernplakat. Der Bleistift. Der Radiergummi. Das Heft. Der Videorekorder. Der Fernseher. Das Handy. Der Kuli. Der Overhead-Projektor.